Hi, mein Name ist Maxim. Willkommen bei MagicButtons.de. Das ist das zweite Video und in diesem Video möchte ich endlich zur Sache kommen und die Selbstheilung angehen. Diesbezüglich möchte ich zwei Techniken miteinander verbinden. Die eine ist die Meridianstimulation, also es gibt verschiedene Formen davon, EFT, TRT, TFT. Und die zweite Technik ist Ho'oponopono. Ho'oponopono ist eine hawaiianische Selbstheilungsmethode mit ein wenig Schamanismus. Und sie geht davon aus, dass es so etwas wie externe Welt gar nicht gibt. Alles ist eins, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn wir die Welt heilen wollen oder irgendetwas in der externen Welt heilen wollen, müssen wir es zuerst in uns heilen. Also eine wunderschöne Philosophie. Und sie passt auch zu dem, was ich im ersten Video beschrieben habe und auch auf meiner Webseite beschrieben habe. Nämlich, dass es so etwas wie externe Welt gar nicht gibt. Alles geschieht in uns. Also Ho'oponopono besteht aus vier Sprüchen, also könnte man sagen, und das hat so etwas Meditatives an sich, diese vier Sprüche zu wiederholen. Diese vier Sprüche sind sehr emotionsgeladen, könnte man sagen, weil sie Dinge in sich verkörpern, die uns am wichtigsten sind, nämlich Vergebung, Dankbarkeit und Liebe. Und wenn man sich auf irgendein Problem konzentriert, also auf das Gefühl, was man spürt, konzentriert und dabei diese vier Sprüche wiederholt, beginnt das Gefühl sich zu verändern. Also dieses feindliche Gefühl wird zum Freund. Und Ho'oponopono bedeutet auch so viel wie zurechtrücken. Was ich jetzt tun werde, sieht vielleicht ein wenig komisch aus. Aber es wirkt. Also bitte ich dich, das zu tun, was ich tue und das zu sagen, was ich sage. Und los geht's. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß damit. Konzentriere dich jetzt bitte auf das Gefühl, was dich plagt, was du nicht magst. Das muss keine Plage sein. Also irgendetwas, was dich bremst oder behindert. Es kann körperlich sein, es kann seelisch sein. Wichtig ist, dass du es spürst, dass du sagen kannst, dass es da ist. Versuch bitte das Gefühl wie ein Ball festzuhalten. Also sich nicht ablenken zu lassen von anderen Gedanken, sondern wirklich bei dem Gefühl zu bleiben, als wäre das Gefühl irgendein Gegenstand. Ja, also konzentriere dich auf das Gefühl. Bleib bitte bei dem Gefühl. Und sage, es tut mir leid. Vergib mir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Es tut mir leid. vergib mir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Ich übergebe dich an Gott. Ich übergebe dich an die Quelle, an den Ursprung. Und ich bin bereit, ein Wunder zu bezeugen. So, tief Luft holen, ausatmen und nochmal. Okay, spüre jetzt wieder das Gefühl. Ist es noch da? Wenn es noch da ist, das ist völlig in Ordnung. Ab zur Runde Nummer 2. Halte das Gefühl in den Händen und los geht's. Es tut mir leid. Vergib mir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Es tut mir leid. Vergib mir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Ich übergebe dich an die Quelle. Ich übergebe dich an Gott. Und ich bin bereit, ein Wunder zu erleben. Ja, was ich dir empfehlen möchte, ist, sich das Video mehrmals anzuschauen, am besten einmal am Tag. Du kannst damit eigentlich alle Probleme und Gebrechen heilen, die dich plagen. Es ist halt wichtig, am Ball zu bleiben und diese Runden immer wieder zu wiederholen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dass das bei dir eine Erleichterung erwirkt hat. Und ich hoffe, dass du wiederkommst. Und danke für deine Aufmerksamkeit.